Pilger dieser Generation, der für unsere Freude in Christus bittet. Propheten sind nicht bloß Boten, sondern Geschöpfe von Gottes Willen. Männer und Frauen, die leiden, ohne zu leiden, von kurzem Zorn und steter Vergebung. Wir sind alle berufen, schreibt Meister Eckhart, Mütter Gottes zu sein, Gefäße seiner Form. In jeder Seele entzündet sich der stille Funke, denn Gott muss ewig in den Menschen geboren werden. Weil das Universum ein unvollendetes Werk ist, verkörpert in jeder Blume und jedem Kind. Und du, das Lamm, das sein Leben für unsere Freude gab, dafür die unendliche Liebe der Schöpfung empfängt. Der Beschützer, der diese Tage das mich außerhalb deiner Kirche lehrte, zwischen Himmel und Erde zu vermitteln, die Schwächen meiner Zeit zu verstehen. Der Beschützer, der diese Zeit.